IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute ein Gedankenexperiment. Vichintana Pratisamvidan, eine Einführung zum Begriff der Kultur. Am Mikrofon Lothar Mayer. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indischen Musikkultur. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Mayer im Sinne eines Gedankenexperiments mit einer Einführung zum Begriff der Kultur. Wie in all unseren Sendungen der letzten 6 Jahre zur indischen Musikkultur, sei es Raga-CDs des Monats, die Studio-Talks und Festival-Reports oder Indian E-Music, das progressivere Format zur indisch-elektronischen Musik, können Sie auch diese Sendung in unserem Online-Archiv nachhören und nachlesen unter www.imcradio.net/online-archiv. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie auch heute wieder Beispiele original indisch-klassischer Musik. Die Playliste finden Sie unter www.imcradio.net/playlists. In unserem heutigen Gedankenexperiment, oder wie es im Sanskrit lautet, Vichintana Pratisamvidan, werde ich Ihnen ein wenig die Hintergründe zu diesem Sendeformat erläutern und was mich bewegt hat, diese Sendung an den Start zu bringen. Und natürlich, was Sie als Hörer ab der nächsten Ausgabe am 19. Januar 2012 unter Gedankenexperimente erwartet. Am 10. Dezember feierten die UN United Nations den Human Rights Day. Vor 63 Jahren, im Jahre 1948, wurde in Paris die Erklärung zu den universellen Menschenrechten und ihre 30 Paragraphen unterzeichnet. Von 48 Ländern, darunter Indien, mit 8 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen. Deutschland war in dieser Nachkriegszeit nicht vertreten. Im Paragraph 27 Absatz 1 der Deklaration heißt es: Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. Mit dieser Erklärung aus der UN-Charta der Menschenrechte ist der Rahmen umrissen, in dem sich das neue Format Gedankenexperimente bewegen wird. Kulturelles Leben, die Künste und Wissenschaften und ihre Vorzüge in unseren Lebensgemeinschaften. Sie hören ein Gedankenexperiment mit Einführung zum Begriff der Kultur. Am Mikrofon Lothar Meyer. Das, was wir landläufig als kulturelle Errungenschaften bezeichnen, birgt auch immer ein trennendes Element. Der Mensch als nicht zur Natur gehöriges Wesen. Der Mensch kann sich nur durch moralische Leitsätze zurück zur Natur bewegen, um im Einklang mit der Natur und damit im Einklang mit sich selbst zu stehen. Auch eine technisch hochgerüstete postmoderne Informationsgesellschaft kann sich nicht als zivilisiert bezeichnen, wenn ihr die moralischen Grundsätze fehlen. Man könnte gar von einer Unkultur des Wissens sprechen. Ist eine nicht selten anzutreffende Unmoral, besonders innerhalb der Bildungseliten, das Ergebnis einer verfehlten Bildungspolitik oder eines falsch verstandenen Begriffes von Wissen mit Verweis auf Wilhelm von Humboldt? Zivilisationen waren immer zu ihrem Untergang verdammt, wenn die Pflege und Bewahrung von kulturellen Werten über Bord geworfen wurden. Siehe dazu Oswald Spengler. Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts fühlen wir uns bisweilen zurückgeworfen ins 19. Jahrhundert. Mit dem weltweiten Aufbegehren, wie es sich in der Occupy-Bewegung als ethische Revolution abbildet. Im 19. Jahrhundert wurde die Forderung nach der Kulturnation laut, wie es der Historiker Friedrich Meinecke beschreibt. Zu jener Zeit existierte ein Gesellschaftsverständnis, das sich durch Kulturmerkmale definierte und weniger durch eine Politikerkaste vorbestimmt wurde oder durch militärische Macht. Dank moderner Wissenschaften begreifen wir den Mensch zunehmend als emotionales Wesen, als Homo sapiensis animalis, wie ich ihn einmal bezeichnen möchte. Als Tier mit aufrechtem Gang steht er sich oft selbst im Wege und handelt affektiert, gebunden an sein emotional-geistiges Gefüge. Dafür kann im Westen die Vernunftorientierung nach Kant verstanden werden als eine Forderung nach der emotionalen Beherrschbarkeit, gleichsam einer Zähmung des Tieres im Menschen. In Indien dagegen gibt es den Affektionismus als eine Denkschule und Bestandteil der indischen Philosophie. Zudem haben sich die indischen Künste über die letzten 4.000 bis 5.000 Jahre von einer spirituellen und mystischen Beziehung des Menschen zum Göttlichen leiten lassen, bis heute. Die Einflussnahme von indischen Herrschern, Besatzern und den Brahmanen der indischen Priesterkaste im Hinduismus hinterlässt bis unsere Zeit ihre Handschrift. Wir werden uns mit diesen Denk- und Verständnisansätzen in den weiteren Sendungen Gedankenexperimente näher auseinandersetzen, gleichermaßen das moderne Indien und Einflüsse von Vordenkern einbeziehen, wie die von Rabindranath Tagore, dem indischen Nobelpreisträger für Literatur, als einer der letzten Universalgenies. Need it all, need it all. während wir in Europa aktuell durch einen Prozess der ständigen Reformen gehen, als sogenannte Europäische Union, können in Indien die Prozesse des kulturellen Wandels in einem sehr kurzen Zeitraum von einigen Jahrzehnten beobachtet werden. Dafür brauchte Europa viele Jahrhunderte. Indien ist als Subkontinent mit 28 Bundesländern, 21 verfassungsrechtlichen Sprachen und mit mehr als 1,2 Milliarden Einwohnern den Extremen ausgesetzt. Zwischen Moderne und Tradition, zwischen westlich orientiertem Lebensstil einer neuen Mittelschicht und unterentwickelten ländlichen Regionen. Ähnliche Extreme finden sich in den politischen Landschaften wie im kommunistischen Bundesstaat Kerala, in dem die CPI, die Kommunistische Partei Indiens, bereits im Jahre 1957 als Gewinner der Wahlen erschien und zu einer politischen Macht avancierte. Oder die bewaffneten Aktivitäten der militant-sozialrevolutionären maoistischen Bewegung der Naxalits in den Bundesstaaten Bihar, Westbengal, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, im östlichen Teil des Bundesstaates Maharashtra und in Andhra Pradesh. Geschichte muss nicht zwangsläufig neu erfunden werden, doch von den nachfolgenden Generationen immer wieder neu erfahren und unter den gegebenen Lebensbedingungen individuell erlernt werden. Es ist unter anderem die Aufgabe moderner Medien, diese Übersetzung alter Sprach- und Bildformen in neue Formate zu leisten. Gedankenexperimente will dazu einen Beitrag leisten. चलो यार।